war die A-Seite der zweiten Magma-Single. Hamtak heißt die Nummer, komponiert von Magma-Gründer, Drummer und Sänger Christian Vronder. Die Single wurde 1971 aufgenommen auf Betreiben der Plattenfirma. Es gibt von der Band nur ganz wenige Singles und nur aus den ersten Jahren. Danach zelebrierten sie nur noch längere Epen. 10-minütig, 20 Minuten, 20 Minuten lang oder 30. Die Band hat es mit diesen frühen Singles aber geschafft, fast alles, was typisch für die Band ist, auf ein paar Minuten zu kondensieren und konzentrieren. Es gibt Riffs, kleine Akkordmotive, Melodiebögen und rhythmische Zellen in verschiedenen, oft ungeraden Taktarten. Und diese Muster werden wiederholt und wiederholt und wiederholt und sie werden dabei geplant bis zur Ekstase getrieben. Wie bei der Minimal Music werden fortlaufend kleine Veränderungen in den Fluss eingebracht. Anders als bei der Minimal Music muss man bei Magma aber auch auf harsche Brüche gefasst sein. Auf der Single von 1971 war aber nicht nur rhythmischer Drive zu hören, den diese Rhythmusmuster entwickeln können, sondern auch der Gesang von zwei Stimmen mit ganz eigenem Timbre. Klaus Blasquist war jahrelang der Hauptsänger der Band. Er konnte tiefsten Bass singen oder wie Ian Gillan in einer Orff-Oper klingen. Die Texte wurden in einer Kunstsprache gesungen, die sich Drummer Christian Vronder ausgedacht hatte, in Kobaya. Das leider ausgeblendete Schrei-Solo am Ende dieser Single kam von Christian Vronder. Er kann eben auch mitreißend singen. Mehr davon später. Wie gesagt, haben sich Magma darauf spezialisiert, lange Spannungsbögen aufzubauen und heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk ist deshalb öfter die Gelegenheit, sich auf längere Entwicklungen einzulassen. Der lange Atem ist aber noch aus einem anderen Grund Motto der heutigen Soundcheck-Folge. Die Band wurde bereits 1969 von Christian Vronder und Kollegen gegründet. Ihre erste Platte erschien 1970. Ein Doppelalbum und ihr bislang letztes Album vor eineinhalb Jahren erschien es Ende 2004. Daraus jetzt die Eröffnungsnummer Contacos Anteria Nummer 1. und alte Musik von der französischen Band Magma gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade die Eröffnungsnummer vom bisher letzten Magma-Album Contacos Anteria. Die drei Kompositionen wurden 2003 und 2004 aufgenommen. Ende 2004 erschien dann das Album beim Magma-eigenen Label Seventh Records. In Japan gab es eine Sonderausgabe bei King Records. Die aktuelle Besetzung von Magma arbeitet wie so oft seit Mitte der 70er Jahre mit zwei Pianisten. Insgesamt 9 Personen sind daran beteiligt, inklusive 3er hauptamtlicher Sängerinnen und einem Sänger. Alle 3 Kompositionen der neuen Magma-Platte wurden von Christian Wonder bereits 1971 und 72 geschrieben. 2 davon sind erst auf dieser Platte erstmalig zu hören. Das letzte Stück ist dann eine neue Version des Titelstücks des 4. Magma-Albums Contacos heißt die LP. Sie war 1974 erschienen. Contacos ist einer der mythischen Heldengestalten, die Magmas ganz eigenen Kosmos bevölkern. Als 1970 das Debüt-Doppelalbum von Magma erschien, begann die Geschichte des Planeten Kobaya und seiner problematischen Kontakte mit der Erdbevölkerung. Ursprünglich stammen die Kobayaner nämlich vom Planeten Erde. Ihre Vorfahren hatten die Erde verlassen, weil kaum einer ihren Vorschlägen, wie der Untergang der menschlichen Zivilisation zu verhindern sei, Gehör schenkte. Dem Magma-Mythos nach wird dann auf dem neuen Planeten Kobaya eine höhere Zivilisationsform entwickelt. Entworfen wurde die Magma-Mythologie anfangs auch von dem Tontechniker und Produzenten Laurent Thibault. Christian Wonders Musikerkollegen waren in der ersten Phase auch noch häufiger mit eigenen Stücken auf den Platten vertreten. Ab Album Nummer 3, Mechanic Destructive Commando, wurden fast nur noch Kompositionen von Christian Wonder gespielt. Von der Geschichte der Planeten Erde und Kobaya berichtet ursprünglich die Trilogie der allerersten Magma-Alben und danach tauchten neue Figuren und Episoden auf und immer wieder gibt es neue Versionen des alten Materials. Hier ist der allererste Song der Magma-Trilogie in einer Live-Aufnahme aus Brüssel aus dem Jahr 1971. Kobaya heißt das Stück. Es handelt von dem Aufbruch der desillusionierten Erdbewohner zu ihrem neuen Heimatplaneten Kobaya. We'll be right back. 1971 in Brüssel. Kubaya heißt das Stück, ursprünglich veröffentlicht auf dem Debüt-Doppelalbum Magmas ein Jahr zuvor. In Brüssel spielte die Band als Septett mit drei Bläsern, Louis Tosca, Trompete, und den beiden Saxophonisten Teddy Lasry und Jeff Seffer. François Cain war der Pianist, François Moos der Bassist, Christian Ronder war natürlich der Drummer und einer der beiden Sänger. Der Solosänger war Klaus Blasquez. Die Sprache, in der gesungen wird, ist eine Erfindung Christian Ronders, sie heißt Kubaya, wie der neue Planet der Erdemigranten. Ich höre in den Wortschöpfungen Ronders Spuren diverser europäischer Sprachen, auch der deutschen. 4 Jahre nach dem Ausschnitt vom Konzert in Brüssel anno 71 wurden die Aufnahmen zum damals ersten Live-Album Magmas gemacht. Im Juni 1975 spielte die Band 5 Abende hintereinander in der Taverne de l'Olympia. HI heißt die Nummer, die jetzt von damals zu hören ist. Magma live im Juni 1975 in Paris in einer neuen Besetzung mit Christian Vonders Ehefrau Stella Vonder Gesang, Bernard Paganotti Bass, Gabriele Federault Gitarre, den beiden Pianisten Benoit Wiedemann und Jean-Paul Asselin, Klaus Blasquist Gesang und Didier Lockwood Geige. Hai ist der Name der Nummer, veröffentlicht damals auf Magma Album Nummer 5, einer Doppel-LP mit dem schlichten Titel Magma Live. Magma-Gründer und Drummer Christian Vonder wurde 1948 in einem Vorort von Paris geboren. Er wohnte während seiner Kindheit viel bei Onkel und Tante in einem Dorf. Wenn er Gelegenheit hatte, mit seiner Mutter auszugehen, nahm sie ihn in Jazzclubs mit. Ich versuchte, den Unterhaltungen zuzuhören, sagte Vonder einmal, selbst wenn ich sie nicht verstand. Es passierten Dinge, die etwas Lebendiges hatten. Das fand ich im Dorf nicht mehr. Ich habe also oft meine Zeit damit zugebracht, mir etwas vorzustellen. Es gab da einen Teppich mit Fransen und ich stellte mir darauf kleine Bäume vor, flog über Ebenen hinweg. Ich saß auf dem Bett und dachte mir auch Musik aus, schon mit 4, 5 Jahren. Eines Tages hörte ich im Radio Ray Charles und bis ich so 11 oder 12 war, hörte ich nur Ray Charles, mehrere Jahre lang. Er hatte einen Schrei, eine Art Schmerz, den ich auch spürte betreffs des Lebens. Aber ich brauchte auch noch etwas anderes. Meine Mutter spielte mir die Platte Cooking with a Miles Davis Quintet vor, und da konnte man in den Soli von John Coltrane schon diese Melodie hören, eine Art Gesang. Die nächsten musikalischen Offenbarungen waren für Christian Vonder John Coltranes Album My Favorite Things. Immer wieder hat sich Christian Vonder auf Plattenhüllen bei Coltrane für die Inspiration bedankt und tatsächlich fühle ich mich bei vielen Gesangssoli Vonders an das expressive und freie Spiel des Saxophonisten erinnert. Wir machen einen Sprung ins Jahr 1981 nach Italien. Magma treten in Bobino als 10-köpfige Gruppe auf. Als zweiter Drummer spielt Dudu Weiß. Er und der Rest der Rhythmusgruppe spielen jetzt schon seit ein paar Minuten einen Groove im aberwitzig rasanten Tempo. Darüber wurde eine pathetische Rede gehalten. Und dann tritt Christian Vonder ans Mikrofon und beginnt mit einem Gesangssolo. Do do do. waren knapp 10 Minuten aus einer 30-minütigen Version der Komposition Sess von Christian Wonder. Die Band Magma spielte diese Fassung live 1981 im italienischen Bobino. Seit Beginn hatte die Musik von Magma auch einige Bezüge zur europäischen Tradition klassischer Musik. Im dritten Teil der ursprünglichen Kobayashi-Trilogie, in dem knapp 40-minütigen Stück Mechanic Destructive Commando, lassen sich Parallelen zu Karl Orffs Carmina Burana finden. Wonder hatte zwar schon Musik von Orff gehört, doch die Carmina Burana lernte er erst kennen, als er Mechanic schon geschrieben hatte. Komponiert ist durchaus im traditionellen Sinn gemeint, bis auf einige Soli sind alle Stimmen und Rhythmen genauestens ausnotiert, wie in einer klassischen Partitur. Wie wichtig Wonder die Mechanic-Komposition ist, zeigt sich vielleicht auch daran, dass die Noten als Klavierauszug gedruckt wurden, inklusive der Texte in Kobayashi. Wer die nötige Vorbildung hat, kann zu Hause am eigenen Klavier nachvollziehen, wie die Taktwechsel à la Stravinsky die Schwerpunkte verschieben, wie die einfachen Harmonien plötzlich in Dissonanzen umschlagen und so weiter. Immerhin knapp 80 Seiten hat die Partitur. Natürlich ist Mechanic Destructive Commando auch ausschließlich mit den Ohren zu genießen, deshalb jetzt zum Schluss der ersten Stunde mit neuer und alter Musik von Magma die ersten Minuten vom ersten Satz des Stückes Mechanic Destructive Commando in einer Live-Version aus Pariser Konzerten zur Feier des 30-jährigen Geburtstages von Magma im Mai 2000 war das.